Erster, warum sind die Völker wütend? Warum planen sie Dinge, die nichts bringen? Zweiter, die Könige der Erde treffen sich. Sie planen gegen Gott und seinen König. Dritter, sie sagen, wir machen uns frei. Wir werfen ihre Ketten weg. Vierter, Gott wohnt im Himmel und lacht. Der Herr macht Witze über sie. Fünfter, dann spricht er sehr laut und böse. Er macht ihnen große Angst. Sechster, er sagt, ich habe meinen König ausgesucht. Er regiert auf dem Berg Zion. Siebter, Gott sagte zu mir, du bist mein Sohn. Heute bin ich dein Vater geworden. Achte, frage mich und ich gebe dir alle Völker. Die ganze Welt gehört dir. Neunter, du wirst sie mit einem Stock aus Eisen schlagen. Du machst sie kaputt. Zehnter, ihr Könige, seid jetzt klug. Ihr Richter der Welt, lernt daraus. Elfter, dient Gott mit Respekt. Freut euch und seid dabei vorsichtig. Zwölfter, ehrt den Sohn, sonst wird er böse. Dann sterbt ihr auf eurem Weg. Wer bei Gott Hilfe sucht, ist glücklich.